man wird allmählich ganz schön abgebrüht. Wenn man tagtäglich dieses Elend sieht, die Bilder sind uns alle längst vertraut, doch kaum eins geht uns noch unter unsere Haut, unter die Haut. Rendite ist das Wort in aller Munde. Es dreht um unseren Globus seine Runde, bevor hier überhaupt etwas passiert, fragt man zuerst, ob es sich denn rentiert, es sich rentiert. Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen, strengen uns an, kommen dabei ins Schwitzen und balancieren noch darauf herum. Es fehlt nicht viel, dann bringt uns unsere eigene Dummheit um, Dummheit um. Die Gletscher schmelzen und das Wasser steigt. Nicht lange mehr, dann haben wir's vergeigt. Die Welt, sie ändert sich und zwar global, doch unser Blickwinkel, der bleibt dabei schmal, bleibt dabei schmal. Bleib dabei schwach.